So, jetzt probieren wir es nochmal bei Radolf Rotor. Vielleicht geht es ihm ja inzwischen besser. Radolf, hallo. Radolf, ich rufe dich. Ja, Koks? Radolf, war der Arzt schon da? Nein, ich hoffe er... Moment, könnte sein, dass er das ist. Ich guck mal. Versuchst du es nachher nochmal?